Hallo und herzlich willkommen wieder zu Ach übrigens, dem komplett freien Format, wo wir uns alles von der Leber raten und reden können, damit es nicht in der Hauptfolge landet oder damit ihr es extra hören konnt, hier als Bonusfolge. Liebe Leute, wir haben ja dieses tolle Intro und da heißt mit der Rede von wegen, ja, hier Internet und Humor und Videospiele. Und ich weiß, ich bin immer der Typ, der dann irgendwie so uralte DOS-Spiele rauszieht und ey, jetzt muss ich mal von dem, ich erzähle jetzt mal von dem Kleinod an Sachen spielen, die wahrscheinlich keinen großen Anklang gefunden haben und erst recht nicht international bekannt sind, aber die ich trotzdem sehr ins Herz geschlossen habe. Und während ich das tue, könnt ihr einerseits natürlich mitreden und andererseits euch überlegen, ob ihr auch so ein Ding habt, wo ihr sagt so, oh, diese Sache, ich weiß, total Nische oder irgendwie war eigentlich überhaupt nicht gut oder so, ist egal, aber hat einen großen Platz in meinem Herzen. In meinem Herzen ist kein Platz, aber ich werde es versuchen. Ja, sehr gut. Also es müsste wahrscheinlich 96 rum gewesen sein, dass ich auf, ich vermute eine Demo-Version von einem Spiel kam, das, naja, ein bisschen schwer zu beschreiben, beziehungsweise heute ist es total easy zu beschreiben, weil ihr kennt vielleicht Terraria und wenn ihr nicht Terraria kennt, dann kennt ihr Minecraft. Jetzt ist es aber noch 96 und mit 3D-Welten und sowas noch nicht so weit hin, deswegen stellen wir uns das Ganze jetzt als 2D-Spiel vor, also so wie Terraria, aber für alle, die auch das nicht kennen, stellt euch einfach so ein, wie heißt so ein Ding, so ein Ameisenbau von der Seite vor. Also das heißt, ihr seht so eine Landschaft mit Erde und Erdschichten. Du meinst ein Formikarium? Bitte ein? Ein Formikarium. Ein Formikarium, oh. Ich mag's. Das schaut aus wie ein Bilderrahmen und du hast quasi einen Ameisenbau in zweidimensional, weil du zwischen drei Glasplatten nur ein bisschen Sand hast und da die Ameisen so, ja. Weißt? Grüße gehen nach Hirschheid. Hirschar. Nach zu den Ameisen. Nein, ja, das ist eine Person, Grüße, die hat eine andere Person auch Grüße, die ich gekannt habe, kennengelernt und die eine der beiden Personen, mit der ich befreundet war, wollte die andere Person, war etwas skeptisch, so mit einem, was, will ich den wirklich kennenlernen und daten und so, weil der hat sowas drinstehen, so ein, ich habe eine Ameisenform als Hobby zu Hause und habe gesagt, doch, das ist ein Nerd, der ist bestimmt gut, sie sind verheiratet und haben ein Kind inzwischen, von daher. Alles richtig gemacht. Genau. Zurück zu dem Spiel. Also, wir begleiten sozusagen so den Weg von so, naja, so kleinen strichmännchenartigen Figuren durch diese Landschaft, die da drin rumbuddeln und Häuser bauen und irgendwie Erdschätze fördern und. Du redest jetzt aber nicht von Lemmings. Nee, ich rede von Klonk. Von Klonk? Mhm. Klonk? Und um genau zu sagen, ja. Klonk 3. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ja, wundert mich jetzt nicht allzu sehr. Es ist ein deutsches Spiel von, ja, wie ist es, Red Wolf Design. Ich glaube, der gute Mann hieß Mattes Bender, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, ich sag mal, ich war sehr hooked, hab dann auch sehr schnell mir die Vollversion gekauft, was irgendwie damals wirklich mit so ein bisschen Taschengeld auch möglich war. Und irgendwann kam dann eine Diskette ins Haus. Und es stand drauf Klonk 4. Das war so 98 rum. Oder war es sogar 97, so eine Vorabversion? Ich weiß es nicht mehr genau. Also du warst quasi der einzige Kunde und dann hat er sich gedacht, das schickt er dir jetzt direkt nach Hause. Naja, also ich glaube andersrum, der hat halt angefangen, irgendwie den Leuten das zuzuschicken, die Vorversion registriert hatten. Mhm. Und ich war dann auch sehr angetan und habe dann damals nochmal über meine Schwester das Spiel gekauft, weil ich war halt noch keine 18. Also kaufen war halt einfach, ich stopf Geld in den Umschlag und schick's dahin. Und dann kam halt einfach irgendwann so ein Passwort zu einem, mit dem man dann das Spiel freischalten konnte. Mhm. Und Klonk 4 war dann auch schon für den PC und war dann hier schön mit Splitscreen und dann konnte man das Ding sogar noch erweitern und dann rumeditieren, sodass ich dann sogar da drin übergegangen bin, irgendwie sozusagen, heute würde man sagen, so ein SDK zu nutzen, also so ein Entwicklungskit, um das Spiel zu erweitern. Aber die hatten eine ganz witzige Idee. Und zwar haben die gesagt, naja, wir geben jetzt nicht jedem Hans Wurst irgendwie hier diese Daten frei, wie man das Spiel weiter editieren und erweitern kann, weil dann bauen ja Leute nur Mist damit. Sondern nur dem Philipp? Nur dem Philipp, nee. Und zwar, was du musstest einfach sozusagen mit den Sachen, die im Spiel vorhanden waren, so ein bisschen rausfinden, wie du die Daten manipulieren kannst. Und wenn du das nachweislich mit so einem einfach zu erstellenden Objekt gemacht hast, dann haben das Leute gereviewt. Und wenn das okay war, erst dann hast du nämlich das Passwort gekriegt zum Entwicklerforum. Und erst dann konntest du diese ganzen internen Befehle auch nutzen. Das ist wieder wie so eine Oldschool-Schnitzeljagd. Ja, voll. Ich meine, ich war auch damals natürlich, ne, wie gesagt, ich war noch nicht mal 18, ich war noch kein Softwareentwickler und nix und hatte von diesen Sachen auch gar nicht so viel Ahnung. Aber ich hatte es dann hingekriegt, das Spiel zu erweitern mit, gut, wegen einem blöden Running-Gag im Freundeskreis damals, dann einfach einem Bierzelt, in dem man halt Gold reinlegen konnte und dafür bekam man ein Maß Bier, die konnte man dann austrinken, hat auch ein Trinkgeräusch gemacht und dann konnte man diesen leeren Maßkrug in der Gegend rumwerfen. Mhm. Zugegebenermaßen alles nicht besonders intelligent, was ich da gebaut habe, aber ich hatte großen Spaß als Kind. Und das Spiel bekam dann eine weitere Iteration. Das war dann Clonk Rage. Clonk Rage. Und das Spiel lebt aber bis heute weiter, weil es hat sich dann, naja, der Entwickler hat dann irgendwann gesagt, oh, ich baue jetzt Clonk Extreme, also so eine 3D-Version. Das ist irgendwie es echt. Es hat sich nicht viel verändert heutzutage. Nee, gar nicht. Special Edition. Es kam dann 2018 ein Remake, das hieß nur noch Clonk. Oder? Ja, genau. Fast. Es ist nicht weit weg. Also wie gesagt, Clonk Extreme, es sollte dann in 3D gehen. Und sind wir mal ehrlich, das sah gar nicht so unähnlich zu Minecraft aus, zu den Sachen, die da waren. Nur, dass es halt gleich Katapulte gab und so Sprengstoffe, die halt im Spiel schon vorhanden waren. Halt immer zum Abbauen von irgendwie Mineralien und Ähnlichem. Und naja, irgendwann hat halt der Entwickler auch gesagt, lass das jetzt aber ich gebe das Ding frei und seitdem lebt das Ding und wird noch weiterentwickelt und gibt es jetzt unter dem Namen OpenClonk komplett kostenfrei und eigentlich für moderne Systeme weiterentwickelt, auch ein bisschen grafisch, ein bisschen aktualisiert noch weiterentwickelt. Und 2019 haben sich doch mal Leute zusammengetan, zu sagen, wir wollen eigentlich, dass dieses alte Clonk, also das letzte Clonk Rage, weiterlebt. Und deswegen nehmen wir uns einfach den alten Code, den der freigegeben hat, aber unweiterentwickelt, und sorgen nur dafür, dass der auf allen möglichen Plattformen läuft. Ne, dass so die ganzen Aktualisierungen drin sind, damit es halt auch unter einem Windows 11 läuft, unter einem macOS, unter einem Linux. That's it. Und das ist so mein Kleinod, das ich damals sehr gern gespielt habe. Und wie gesagt. Aber kann man das bei Good Old Games spielen so? Oder wie kann man das heute? Ist es in Steam? Ist es jetzt irgendwie komplett Open Source und man lädt es einfach runter? Oder wie läuft das ab? Letzteres. Du kannst aber auch einfach auf clonk.de gehen und findest, oder auf Red Wolf Design, die Seite ist, glaube ich, ein bisschen besser gepflegt, und da findest du alle Versionen zum kostenfreien Download. Also das sind aber halt die alten Versionen, für die gibt es auch keinen Support mehr und nix, und die kannst du einfach spielen. Mhm. Oder aber eben, wenn du sagst so, wirklich ein bisschen Steuerung darf ein bisschen aktueller sein wenigstens, weil zugegebenermaßen, für die sollte man so einen Nummernblock nutzen, und die ist schon ein bisschen eigen. Mhm. Geht schon, aber ist ein Kind seiner Zeit. Also ich habe jetzt einfach mal bei Reddit Clonk eingegeben und habe mir gedacht, es gibt doch bestimmt noch mehr so Nerds. Ja. Und dann war ich ganz kurz entzückt, weil es ein Subreddit gibt, das heißt Clonk Memes. Ja. Aber es ist irgendwas Niederländisches. Oh, okay. jetzt wäre ich aber wirklich beeindruckt gewesen, wenn es da. Und wenn ich clonk.de eingebe, dann steht da, there has been a critical error on this website. Wahrscheinlich, weil wir jetzt zu dritt gleichzeitig drauf waren. Ja, ich vermute es auch. Aber wie gesagt, wenn du auf die Red Wolf Design Seite gehst, dann wirst du alle Versionen finden. Und wie gesagt, zusätzlich gibt's halt noch die, der hat nur noch so eine Ding online, so eine kleine Karte von sich. Aber wie gesagt, man kann eine Version runterladen und wer das sich heute geben will, guckt euch eher OpenClonk an. Meine Frage ist, empfiehlst du dieses Spiel für Neulinge auch heute noch? Weil das ist tatsächlich was, wo ich bei Retro Games dieser Tage so, man muss es gelebt haben damals. Ja. Also andersrum, dadurch, dass mir OpenClonk jetzt nicht so zusagt, weil mir da zu viele Neuerungen drin sind, ist es vielleicht tatsächlich gar kein so ein schlechter Einstieg, das mal auszuprobieren. Wenn wirklich Leute sagen, boah, hab ich noch nie gespielt, ich spiele eigentlich nur neue Spiele, die werden sich mit den alten Clonk-Teilen echt schwer tun. Weil, also wie gesagt, die Steuerung ist einfach echt hart. Ich muss gerade mal kurz korrigieren, ne? Ich habe jetzt auch das mal richtig geschrieben und es gibt natürlich ein Subreddit Clonk. Ne? Also das ist mal überhaupt keine Frage. Und es gibt auch User, die heißen da Clonk3D und Mr. Clonk. Geil. Also es ist ein Ding, offensichtlich. Ja. Ich hatte mal die E-Mail-Adresse clonker@gmx.de und da bekam ich irgendwann von dem Mädel einen herzzerreißenden Liebesbrief an jemanden, der offensichtlich nicht ich war. Und ich habe ihr dann zurückgeschrieben, oh, tut mir echt sehr leid, was da irgendwie gerade läuft, weil irgendwie klingt nicht so gut, aber das bin nicht ich. Hm. Aber es ehrt dich. Andere ja. hätten gleich einen Dickpick zurückgeschickt. Boah, nee, echt. Da sehe ich Philipp nicht. Naja, gut, Philipp hat offensichtlich auch hier Bierzelt-Erweiterungen für Spiele gemacht. Das hätte ich jetzt auch nicht von ihm erwartet. Ja, das war, wie gesagt, damals aus so einem Gag raus. Ich habe tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, das perfekte anschließende Thema. Oh, her damit. Aber erst müssen wir die Folge abmoderieren. Oh, okay, aber dann Jürgen, an dich die Frage. Hast du so ein, ja keine Ahnung, so ein Herzensangelegenheitsspiel, wo du sagst, so ein ist vielleicht auch nicht mehr so zugänglich oder ist sehr Kind seiner Zeit, aber hast du damals so geliebt? Also es gibt ganz viele Spiele, in die ich unnatürlich viel Zeit versenkt habe. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich eins finde, das auch, wo ich dann auch mich wirklich so über die Maßen, über das normale Spielen hinaus eingebracht habe. Und mir ist jetzt so richtig, ist mir irgendwie nur Stunts eingefallen, wo wir wirklich Wochen und Monate und Jahre in dem Editor zugebracht haben und überhaupt nie das richtige Spiel aufgemacht haben, sondern immer nur den Editor gespielt haben. Aber ich glaube, dafür gibt es übrigens neue Editoren noch, ne? Ja, das habe ich auch neulich mal irgendwo wieder in einem Online-Emulator oder so. Aber das ist ja, das kannst du ja überhaupt nicht mehr. Das geht wirklich nicht mehr. Ja, die Framerate ist schon echt niedrig, ne? Aber es gibt natürlich viele Spiele, für die ich sehr viel Liebe übrig habe und wo ich mir denke, ein Spiel in dieser Art könnte man ja auch heute mal wieder und auch in gut und schön machen. Und neulich habe ich tatsächlich überlegt und mir ist nichts eingefallen, was da auch nur annähernd nahe kommt, zu Micro Machines. Erinnert ihr euch noch an Micro Machines? Offensichtlich, ja. Das war nämlich ein sehr schöner Top-Down-Auto-Racer mit ganz liebevollen Karten, wo du kleine Spielzeugautos über so Tische und über durch Bauklötze und halt so durch die Wohnung quasi manövriert hast. Ja, oder auch durch den Garten und über den Billardtisch. Ja, aber meistens so, dass man irgendwo runterfallen konnte. Ne? Es war immer irgendwie, die Strecke war sehr begrenzt und der Gag war, du musstest immer umdenken, weil die Kamera sich nicht mitbewegt hat, sondern du musstest dann immer spiegelverkehrt irgendwie lenken, wenn du irgendwie in die andere Richtung dann wieder gefahren bist. Und es war super schwierig. Also sozusagen, wenn du links auf der Tastatur gedrückt hast, hat sich dein Auto links bewegt. Aber sozusagen, also hat angefangen nach links zu steuern. Immer nicht aus Fahrerperspektive, auf dem Bildschirm nach links, sondern relativ fürs Auto. Immer aus Fahrerperspektive gesteuert, aber immer aus Vogelperspektive gesehen. Also super, super schwierig. Und ich habe mir überlegt, ob es solche Spiele heute wohl noch gibt. Aber also ich kenne keins. Wenn jemand eins kennt, ich hätte mal wieder Bock drauf und mich würde mal interessieren, was das mit unserer Jugend heutzutage macht, wenn man denen so ein Spiel vorsetzt, ob die durch diese ganze digitale Kindheit, die ja haben, schon sagen, hey, ist ja überhaupt kein Problem. Oder ob die da sagen, ey, Papa, spinnst du? Das ist sowas aus dem Internet-Steinzeitalter. Also es ist ja auch bekannt, so ich bin ja Zeitschriftenkind gewesen, habe die Powerplay viel gelesen, habe die Videogames viel gelesen und tatsächlich ein Spiel, was komplett eins der ganz, ganz großen Dinge damals war, 90er-Wertung, jeder hat es gekannt, jeder hat es gespielt und es ist komplett untergegangen, ist Lemmings. Das ist überhaupt nicht untergegangen. Was? Wo ist ein Lemmings noch heutzutage? Ach so, du meinst, dass es heute nicht mehr da ist. Es ging doch gerade um Dinge, die quasi verloren gegangen sind. So. Ja, ich habe jetzt untergegangen, falsch interpretiert. Ich meine, dass das wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass da in den letzten 10 Jahren neue Teile noch rausgekommen sind. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Glaube ich auch nicht. Ist nicht. Und es ist vor allen Dingen, also nein, ist es nicht, Punkt. So. Lemmings, letzter Teil 2019. What? Was für ein Teil war das dann? Und jetzt kommst du, weiß ich nicht, steht hier auf Wikipedia, weiter war ich noch. Ich habe jetzt nur eine Sekunde recherchiert. für Android, okay. PS3 2007 kam noch einer raus, Lemmings Tribes für... Das sind schon 15 Jahre. Für J2ME-fähige Mobiltelefone 2008. Ja, also ich würde behaupten, ich habe recht. Ja, weil, also andersrum, das sind ja nur sozusagen das alte Spiel nochmal neu verpackt. Ja, also wenn das letzte auf einer Konsole 2007 entstanden ist. Ich würde aber mal behaupten, dass das iOS mittlerweile auch eine ernstzunehmende Spieleplattform ist und Lemmings iOS 2019 nicht einfach nur eine Neuauflage ist, sondern dass da viel in Sachen Steuerung und in Sachen Dings, okay, kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gilt oder nicht. Ja. Aber es hat auf jeden Fall nicht mehr die Bewandtnis die Bekanntheit, die es damals hatte. Darauf das nicht. Können wir uns doch einigen, oder? Das sicher nicht. Ja. Ja, Lemmings habe ich auch viel gespielt, aber nicht viel zu viel. Viel mehr habe ich noch gespielt, dieses, wie hieß das, Incredible Machine? Nee. Oh Gott, doch. The Incredible Machine, wie schön. Doch, ne? Oh ja. Wo man immer so Bälle von A nach B irgendwie lotsen musste durch eine Maschine. Oder wie genau war es? Du hattest ja verschiedene Aufgaben. Mal musstest du ein Goldfischglas zerdeppern, mal eine Kugel von A nach B bringen oder mal eine Pistole abfeuern. Aber du musstest halt in so einem Rube Goldberg-artigen Gerätschaft im Zusammenbauen. Also so diese klassischen, der Ball fällt auf die Plattform, rollt nach unten, stößt dann die Kaffeekanne an. Die Kaffeekanne schubst wiederum ein Messer, das Messer schneidet einen Luftballon durch. Nee, die Schere schneidet den Luftballon. Genau. Und ja, und so weiter. Und da gab's ja etliche Teile. Hier übrigens, ich habe gerade mal geguckt, das schaut wirklich nach einem wirklich neuen Spiel aus. Und es sieht aus, als hätte es irgendeine Art Glücksmechanik drin mit Schlumpfbären. Ich weiß es nicht, aber schaut nett aus, Lemmings, aber keine Ahnung. Schlumpfbären? Was meinst du mit Schlumpfbären? Schlumpfbären ist doch immer der Sammelbegriff für so schlechte, man muss dann irgendwie Dinge kaufen in Spielen, damit man überhaupt weiterkommt. Ah, okay. Nie gehört. So, na, das war so das erste, was war denn das für ein Spiel? Ich weiß gar nicht, wie das Spiel dazu heißt. Aber Oblivion. Ja, mit Oblivion war doch diese Horse Armor. Ja, aber da hast du ja eine Sache gekauft, was er meint. Oder Morrowind, In-Game-Währung. Oder Oblivion, eins von beiden. Ja. Nee, Jürgen meint so diese oh, ich brauche noch Kristalle, um weiterbauen zu können, die du dann entweder kriegst, wenn du wartest, ganz viel grindest oder Geld zahlst. Das kam später in den Handyspielen. Also du hast recht, die Pferderüstung war so das erste wirkliche Kauf, stimmt auch nicht, aber das war das erste so Mini-Add-on, das du so kaufen konntest. Es gab ja vorher auch schon so Kampagnen als Add-on. Und CDs, die du kaufen konntest für Battlefield und sonst was. Aber dieses erste, was man heute wirklich so als DLC verstehen würde, für 2 Euro oder was die gekostet hat, das war die Pferderüstung in Oblivion. Ja. Das stimmt. Aber nee, weil ich meinte diese Handy-Dinge, ne? Du hast dann irgendwie, du baust eine Fabrik und dann kannst du irgendwie erst wieder nach 8 Stunden irgendwie was bauen, außer du wirfst jetzt irgendwie Geld ein und hast dann irgendwie wieder Ressourcen zur Verfügung. So ganz, ganz schlimme Spielmechaniken. Mhm. Und da, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast wurde mal dann der Begriff Schlumpfbären dafür geboren, so als Gattungsbegriff für diese schlechten Spielmechaniken. War das nicht Farmville, das das ganz groß auch schon gemacht hat? Farmville war da auch ganz, ganz weit dabei. Da ist es dann aus dem Handy raus in die sozialen Netzwerke, hat da diese ganzen Flash-Spiele mal, das war nicht nur Farmville, das war, wie hieß das andere? War das auch Bejeweled? Das war so ein Bejeweled-Klon. Ah ja. Na, egal. Candy Crush? Ja, das kam später. Ich dachte, da war vorher auch noch. Aber es ist völlig wurscht. Ja. Das ist nicht der Rede wert. Ja, dann hoffen wir mal, das Spiel ist ohne. Aber ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht. Ich denke, auch da in der Richtung würden mir für weitere Folgen noch so ein paar Spiele-Anekdoten aus den alten Tagen einfallen, denke ich. Mir ist jetzt gerade noch, weil ich bei Micro Machines, bei der Steuerung, habe ich mir gerade noch gedacht, ey, was sind noch so andere Spiele mit ganz schlimmer Steuerung, die mir gerade eingefallen sind? Und dann ist mir Gothic 1 eingefallen. Könnt ihr euch noch erinnern? Gothic 1 am PC? Das habe ich nie gespielt. Ich habe das nur durch die Games mitgekriegt. Das hatte die abgefahrenste Steuerung, ich fand die ja damals wirklich gut, aber das ist so gemessen an, wie Spiele heute funktionieren, das erträgst du nicht, da dreht sich dir alles um. Das ist irgendwie aus so einer ganz, also du musst mit Cursor-Tasten irgendwie diese Figur steuern in einer dreidimensionalen Umgebung und dann kannst du zusammen mit der Control-Taste konntest du dann, glaube ich, die Waffe entweder schlagen oder parieren oder irgendwie. Und es war so eine ganz merkwürdige Steuerung. Das würdest du heute halt alles mit der Maus machen. Aber das war damals irgendwie, hat sich das mit der Maus noch nicht so vollends durchgesetzt gehabt, scheinbar. Wobei es war damals auch schon aus der Zeit gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Übrigens, Micro Machines 2017 das letzte Spiel. Ja? Ja. Und die Bewertungen überwiegend negativ. Okay. Ich habe jetzt gerade bei Incredible Machine habe ich nachgeschaut. Das war tatsächlich das erste 1992 und dann gab es noch mal eins irgendwie 2001. Ja, es gab dann zweites. Es gab noch The Incredible Toons. Das war das gleiche, aber mit Cartoon-Figuren. Das war auch noch sehr gut. Und da gab es irgendwann Professor, das hieß dann irgendwie auf Deutsch so ein Professor Tims verrückte Maschine. Na, die verrückte Werkstatt, glaube ich. Oder Werkstatt, wirklich? Oder? Okay. Ja. Aber Professor Tim war sozusagen der titelgebende Figur. Aber dann ging es halt immer mehr in so Richtung, dass das Ganze eher so ein Puzzle-Game wurde, das genau eine Lösung hatte, was halt vorher nicht der Fall war. So viele waren es gar nicht. Ne? Es war ein Incredible Machine 1, 2 und 3 und dann gab es irgendwie noch, noch ein, zwei mit diesem Tim. Ja. Wobei, nee, das war schon in Incredible Machine 2 auch mit Professor Tim. Also es gab nicht, es war keine Serie, die irgendwie 20 Varianten hatte. Also, ja, ich schau gerade. Ah ja, hier 2000 kam dann noch Return of the Incredible Machine und 2001 davon klingt wie noch mehr Level dazu. Ja. Ich glaube aber, das hat sich so ein bisschen mit oder anders, das lebt heute in so Handyspielen wie dieses, wie heißt denn dieses Wo ist mein Wasser? Ja. Where's my water? Ja, das war süß. Oder dieses Cut the Rope. Ja. Ich glaube, das lebt da so ein bisschen weiter. Da würde ich jetzt natürlich auch gerne einfach hier den alten, grummeligen Mann spielen und sagen, das ist doch alles nichts. Das war früher doch viel geiler, aber wahrscheinlich ist es heute einfach auch viel besser und mit dem Finger irgendwie viel cooler zu steuern und bla. Aber das hat uns halt schon früher auch viel, viel Freude bereitet. Ja, wie gesagt, das ist genau das Gleiche, was ich meine mit Clonk. Ne? Die Steuerung von dem alten Clonk brauchst du wirklich heute niemand geben. Das ist wirklich in Teilen echt furchtbar. Aber, also ich hätte noch drauf, aber du musst die halt regelrecht lernen. Ich hätte noch drauf. Ich glaube auch, dass ich Gothic 1 wahrscheinlich noch durchspielen könnte mit Muskelgedächtnis. Ach schön. Challenge accepted. Na dann, treffen wir uns mal zum Clonk und Gothic spielen. Ich muss jetzt zum Abschied noch, mir wurde heute das Adventure Toonstruck ins Gedächtnis gerufen. Oh, hiermit. Kennt ihr das noch? Na klar. Das hatte ich mal bei so einer, wie hieß das, Soft Gold, glaube ich, so eine CD-Collection, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass ich dir irgendwann einfach weitergegeben habe. Das waren so einfach irgendwie so 30 Spiele für irgendwie 40 Mark. Und da war das einfach dabei. Und auch King's Quest 7. Also das war irgendwie für das, was du da gekauft hast. Da war dann halt auch noch so Kram dabei, wie hier ein Flugsimulator. Also so völlig wirr eigentlich gefühlt, zusammen Spiele lizenziert. Aber holy shit, war das damals günstig, um an Spiele ranzukommen. Ja, auf jeden Fall. Dreh gerade ab, das gibt's für die Xbox One hier, Micro Machines. Jetzt mal gucken, ob das in meinem Game Pass vielleicht sogar drin ist. Das wäre ja abgefahren. Dann weiß ich, was ich heute noch mache. Sehr gut. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht, Josh.